Transparenz für die Ohren. Guten Abend, ich darf euch herzlich zur BUFO-Sprechstunde am 13.07.2015 begrüßen. Im Moment sind auf dem Podium noch der Sekor und Marc. Christos hat sich für heute entschuldigt. Michael wird etwas später kommen. Bevor wir einsteigen, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, und zwar bei der Kira und beim Bauerjub, die ohne viel großes Gedöns hier im Hintergrund immer unterstützend tätig sind. Die Kira mit der Vorbereitung der Pads und der Bauerjub mit den Aufnahmen. So, damit wir genügend Zeit haben, fangen wir am besten gleich mal an. Liebe Bufos, erzähl doch mal, was so war, wie es im Urlaub war, Sekor und so weiter. Ja, ich bin gestern erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Das heißt, es ist parteitechnisch und politisch für mich noch nicht wirklich viel passiert. Ich habe ein paar Telefonate geführt, um so ein bisschen rauszukriegen, was war. Faszinierend am Urlaub war, dass es in China keine Möglichkeit gibt, oder zumindest keine vernünftige Möglichkeit gibt, Twitter und Facebook zu benutzen. Demzufolge war es auch tatsächlich ein Urlaub, der weitestgehend offline stattgefunden hat. Ich konnte zwar Mails lesen, aber Mails sind nur ein kleiner Teil der Kommunikation, die wir haben. Insgesamt war der Urlaub super cool, es hat richtig viel Spaß gemacht. Mein Bruder lebt da, ich habe ihn also besucht. Wir haben die Zeit genossen, die wir da hatten. Das Wetter war traumhaft, so zwischen 31 und 39 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ein bisschen hoch, das heißt, man hat permanent so das Gefühl, man läuft durch eine Sauna, aber auch daran gewöhnt man sich im Laufe der Zeit. Ich kenne die Gegend, ich war da schon ein paar Mal, das heißt, es waren jetzt, war jetzt insgesamt nichts Neues, aber es tut einfach unglaublich gut, ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen Abstand zu haben, ein bisschen andere Dinge zu machen. Also alles in allem eine sehr schöne Geschichte, und ich denke gerade drüber nach, wann ich irgendwie den nächsten Urlaub kriege. Aber jetzt dann erstmal zurück zur Parteiarbeit. Ja, mein Taxi im Urlaub, wie ihr gehört habt. Ich war dieses Wochenende nicht piratisch unterwegs. Am Samstag war unser Bürgerfest hier im Ort. Da konnte ich ein paar interessante Gespräche führen, auch mit anderen Vertretern anderer Parteien. Und am Sonntag war ich in Roth beim Challenge. Das ist also eine Triathlon-Veranstaltung, wo ich ein paar Mal als Helfer dabei war und jetzt auch als Zuschauer dieses Jahr. Das ist so ein Pflichttermin aus historischen Gründen, und bin ich also da immer engagiert. Dankeschön, Marc. Dann darf ich noch darauf hinweisen, der Christos hat es ins Protokollpad reingepostet, einen Werbeblock für das Mittwochs-Antragsmumble ab 19 Uhr. Da werden die Anträge, die zum BPT gestellt wurden, gemeinsam besprochen. Der Link befindet sich dort in Zeile 6. So, da wären wir soweit durch. Andere Bufos sind mittlerweile noch nicht gekommen. Deswegen würde ich vorschlagen, steigen wir gleich ins Gespräch ein. Möchte denn jemand am Saalmikro an die Bufos eine Frage stellen? Wer möchte, bitte einfach hinstellen. Ansonsten würde ich die erste Frage aus dem Pad vorlesen. Okay, dann lese ich die erste Frage vor. Zeile 22. Sind die Piraten das Griechenland unter den Parteien? Ist unter den Zuhörern ein Philosoph anwesend, der sich dazu in der Lage fühlt, auf diese Frage eine hinreichende Antwort zu geben? Ich bin kein Philosoph, aber ich sage, wir haben keine Schulden. Das unterscheidet uns auch von Deutschland. Ja, Danibot, sind wir dann anders als die Griechen? Oder genauso? Da sind wir anders an dem Punkt, denke ich mal. Die Griechen haben ja tatsächlich Schulden, wie jede andere Staat in der EU auch. Und auch sonst die Staaten allgemein. Ich wüsste jetzt kaum einen Staat spontan zu benennen, der keine Schulden hat. Ich weiß nicht, wie es mit Luxemburg ist und dem Vatikanstaat, aber ansonsten sind ja alle Staaten in der Welt verschuldet. Aber die Piratenpartei ist nicht verschuldet. Da unterscheiden wir uns von Staaten, und wir unterscheiden uns auch von anderen Parteien. Ja, okay. Ich finde, damit ist die Frage geklärt. Nein, die Piraten sind nicht aus Griechenland unter den Parteien, weil wir sind nicht verschuldet. Okay, wunderbar. Marc, hast du noch irgendwelche philosophierende Anmerkungen zu machen? Auf der anderen Seite muss ich sagen, Griechenland hat ja eine schöne Volksabstimmung durchgeführt, und wir wollen ja eigentlich auch einen Basisentscheid haben. Das nun wiederum könnte uns eine gewisse Ähnlichkeit mit Griechenland zu sprechen lassen. Also ich glaube auch nicht, dass die Piraten mit Griechenland vergleichbar sind, weil wir haben nur eine AG Single Malt und keine AG Uso. Wobei die Gründung von AGs ja frei ist. Also eine AG Uso kann sich jederzeit gründen. Das allerdings ist auch wieder wahr. Nur solange sie nicht gegründet ist, zählt sie auch nicht als Argument. Seko, sag den Satz. Nee, alles gut, wir brauchen sie nicht. Okay, gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Zeile 23. Was hätten die anwesenden Pufos in der Wahlperiode noch gern erledigt und warum ist das offen geblieben? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte gerne mehr getan um die Kommunikation nach innen, also die Kommunikation zu den Mitgliedern und auch die Kommunikationsmöglichkeiten der Mitglieder untereinander deutlich zu verbessern. Das ist nicht gelungen, weil die Prioritäten anders gesetzt waren. Hätte ich vielleicht besser machen können und ist aber definitiv etwas, was ich in der nächsten Amtszeit, so ich denn gewählt werde, eben für mich auch tatsächlich mit einer entsprechend großen Priorität auf meine Agenda setze. Ich hätte jetzt kein konkretes Projekt, das jetzt irgendwie so liegen geblieben ist. Es gibt so einen Punkt, der so ständig in Arbeit ist. Das ist diese Sache mit der Gliederungsdatenbank, also im Prinzip die Erreichbarkeit von den Gliederungen, mal zentral irgendwie zu haben. Das war so ein Punkt, der auch angegangen wurde. Und zwar haben Teammitglieder von der Forschungsassistenz diese Informationen zusammengetragen. Aber der Prozess, um das Ganze aktuell zu halten, der ist also noch nicht drin. Und wenn das irgendwie klappt, dann wäre das toll, wenn wir das die nächsten zwei Wochen noch hinkriegen würden. Okay, gut. Ich glaube, damit ist die Frage erschöpfend beantwortet. Vielleicht wird diese Frage dann nächste Woche nochmal gestellt, weil es ist sicherlich interessant, das vielleicht auch noch von den anderen Bufos zu erfahren. Ja, dann Fragezeile 24. Was wollen Sie in der nächsten Amtszeit angehen, sofern Sie antreten und eine Wiederwahl klappt? Also ich hätte gern dieses Projekt Bio endlich mal in irgendeiner Art und Weise durchgezogen. Also entweder qualifiziert beerdigt oder eben vernünftig durchgezogen. Und da müsste als erstes der aktuelle Status rechtssicher geklärt sein und danach muss das Ganze mal angegangen werden. Ich würde gerne ein Hauptaugenmerk darauf richten, unsere Außendarstellung deutlich dahingehend zu verbessern, dass wir von den Medien und damit letztendlich auch von den potenziellen Wählern wieder wahrgenommen werden. Ich habe in den letzten Monaten bei verschiedenen Gesprächen immer wieder mal gehört, wie Piraten euch gibt es noch? Und das ist das, was uns eigentlich nicht passieren darf. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir in den Medien vorkommen. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir von den Leuten wahrgenommen werden. Das ist eine gesamte parteiliche Aufgabe. Das ist nichts, was ich oder was der BUFO alleine machen könnte. Das ist aber schon etwas, woran auch der Bundesvorstand tatsächlich arbeiten muss. Und das wird die Aufgabe sein, die wir dann eben in der nächsten Wahlperiode definitiv haben. Gut, Dankeschön. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Bei der Gelegenheit wieder die Bitte, jeder, der eine Frage stellt, dem ist sie natürlich wichtig, aber ich darf darum bitten, sie im Pad dann bitte unten dran zu schreiben. Das erleichtert dem Moderator die Arbeit. Dankeschön. In Zeile 25 steht die Frage, wie viel Zeit haben die Bufos so pro Woche für ihr Amt aufgewendet und wie viel für eigene politische Betätigung? Ich verstehe nicht ganz, was die Unterscheidung zwischen eigene politische Betätigung und Arbeit fürs Amt sein soll. Für mich ist das Amt die politische Betätigung. Aber gut, letztendlich lässt sich die Frage vielleicht damit beantworten, dass ich im Prinzip jeden Tag so zwischen 3 und 8 Stunden für die Piraten aktiv war, je nachdem, wie viel Zeit sich neben dem Brotjob irgendwie erübrigen ließ. Und halt üblicherweise noch am Samstag und am Sonntag irgendwie der Versuch, bei Parteitagen dabei zu sein oder bei Veranstaltungen vor Ort zu sein, sodass praktisch jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende mit Parteiarbeit gefüllt wurde. Und da könnte man, glaube ich, schon so sagen wir mal, 15 Stunden im Durchschnitt fürs Wochenende und dann halt noch die Stunden unter der Woche. Letztendlich ist es mehr als ein Vollzeitjob, wenn man tatsächlich nur die Stundenzahl rechnet. Ja, der Stundenaufwand, der ist zum Teil ziemlich unterschiedlich. Es gibt Wochen mit einem vollen Wochenende Piraten. Dann würde ich mal, wenn man da mal so 10 Stunden für den Tag ansetzt, also Hinfahrt, Rückfahrt und irgendwie eine Veranstaltung, hat man 20 Stunden am Wochenende. Und unter der Woche sind es auch nochmal unterschiedlich zwischen 10 und 20 Stunden. Also würde ich mal sagen, so zwischen im Schnitt so zwischen 10 und 40 Stunden ungefähr. So, jetzt ist mittlerweile auch noch der Bernd dazu gekommen. Servus Bernd, hast du schon den Protokolllink und die Frage mitbekommen? Abend erst einmal. Die Frage mit der Zeit habe ich gerade mitbekommen. Und so als Durchschnitt ist es schwer zu sagen, aber es gibt Wochen, da hat man fast nichts anderes als Piraten Sachen gemacht von früh bis Abend. Und es gibt auch Tage, wo man mal weniger macht. Da klickt man sich ins Ticketsystem ein und kommt mit einer halben Stunde, Stunde aus. Zusätzlich zu den Telefonaten und den ganzen Dingen, die reinkommen. Also dieses normale Checken. Aber im Endeffekt, ja, ist es auf jeden Fall mehr Vollzeitjob. Und das andere war, glaube ich, irgendwie dieses politische, mit der politischen Tätigkeit. Das ist ja bei mir sowieso, dass ich lokalpolitisch, ich bin ja im Gemeinderat in Westhausen und habe auch so im Landkreis und so immer wieder zu tun, auch im Land Thüringen, Fraktionsgespräche ab und zu mal irgendwo im Landtag oder irgendwelche anderen Dinge. Und das läuft halt so nebenbei im Moment reduzierter als noch bis letztes Jahr oder so vor der Bufo-Zeit, einfach aus Zeitgründen. Und die andere Arbeit, ich meine, innerhalb der Piratenpartei brauche ich nicht weiter erläutern, die kriegen ja manche Leute mit. Was das BIM so an Fragen, die ich mitbekommen habe, oder gab es noch mehr? Ja, vielleicht, weil es ganz interessant wäre, würde ich nochmal gerne zu der Frage zurück springen in Zeile 22, die schon von Marc und Zirko beantwortet wurde. Was hätten die anwesenden Bufos in der Wahlperiode noch gerne erledigt und warum ist das offen geblieben? Und gleich doch verbunden mit der Frage, was in der nächsten Amtszeit angegangen werden sollte, sofern du antrittst und eine Wiederwahl klappt. Also zum Ersten, ich war ja dabei und habe da im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere ab Januar in dem Jahr, Dinge verändert. Das hätte ich eigentlich gern noch vollständig in der Art gemacht, dass es eine komplette zweite Ebene gibt, die erst einmal die Arbeitsfähigkeit in dem Bereich sicherstellt und das auch unabhängig direkt von der Mitwirkung vom BUFO, dass da einfach eine Funktionsebene da ist, ähnlich wie in der Verwaltung die Funktionsebene still und leise und sehr gut funktioniert. Und dass dann ein BUFO, auch ein neu gewählter BUFO, eher politisch einfach Vorgaben macht und diese Arbeitsebene die Dinge umsetzt. Da wurde ich ja durch die GO-Änderung davon entbunden und das hätte ich schon gern verändert. Und das andere wäre, dass einfach in die Prozesse die Basisbeteiligung irgendwie wieder stärker berücksichtigt wird, weil das hat auch was mit Motivation der Mitglieder zu tun. Und da müssen wir, glaube ich, alle. Okay, danke schön. Machen wir weiter mit den Fragen. In Zeile 25 es stehen weiterhin niemand am Saalmikro. Hey Sekor, was ist denn nun diese VDS? Dann kommt ein. Naja, was die VDS ist, sollte ein Mitglied der Piratenpartei wissen. Ich glaube, die Frage ist eher irrelevant oder nicht wirklich sinnvoll gestellt. Die Frage, was mit der Unterschriftung, um die Vorratsdatenspeicherung zu stoppen, ist, die ist schon interessant. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, mich darum zu kümmern. Das heißt, eine tatsächliche Auskunft zum Stand der Dinge kann ich dazu frühestens bei der nächsten Sprechstunde geben. Okay. Es steht niemand am Saal. Dann machen wir weiter mit dem Pat. Sind in Zeile 27. Was macht das P-Shop Crowdfunding? Ist schon was realisiert, was dadurch finanziert werden soll? Ja, die Die Aktion, Geld zu sammeln für den P-Shop, war relativ erfolgreich. Wir haben einiges zusammenbekommen und die entsprechenden nächsten Schritte sind jetzt auch angegangen. Das heißt, es wird dieses System Web2Print geben. Es werden Vorlagen erstellt, die dann eben entsprechend auch von unserer SG-Gestaltung gemacht, eben ein einheitliches Look and Feel liefern sollen für Flyer, für Plakate, für Briefpapier und so weiter, was man eben so alles braucht. Also das sieht so relativ gut aus und wird auch relativ zeitnah realisiert werden können. Hier kann man vielleicht noch ergänzen, dass die Struktur des P-Shop ja derzeit grundsätzlich in der Diskussion ist. Zuständig sind dafür Carsten, Hermi und die beiden Schatzmeister. Machen wir weiter mit der nächsten Frage in Zeile 28. Was kostet Stand heute der kommende BPT? Wie viele Beauftragungen wurden in dem Zusammenhang vergeben? Ja, die Frage kann ich natürlich so nicht beantworten. Das ist etwas, was Michael verantwortet und macht. Und demzufolge wäre es gut, die Frage nochmal zu stellen, wenn Michael dann da ist. Okay, werde ich machen. Zeile 29, haben sich Jupis... Höre nur eh nichts mehr. Im Vorfeld, diese letztendliche Einladung, die ging von den Jupis aus, weil wir da nicht kurzfristig einen Termin bereitstellen konnten. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass nur Michael eben und ich Zeit hatten und Carsten. Okay, soweit ich erinnere, war das allerdings letzte Woche schon Thema. Die Frage, die verstehe ich jetzt auch so, dass es etwas veraltet ist. Gut, jetzt haben wir drei Redner am Saalmikro. Bauerjub, Semweins Int und Janne. Ja, ich wollte gerade zu den Moment Kosten mal, anmerken. Ich bin zuerst da. Entschuldigung. Kein Problem. Also, weil mich würde interessieren, weil der Seko das, also zuerst, danke Seko für alle deine Arbeit und ich bin sehr zufrieden damit und die Fragen, die jetzt kommen, die gehen leider in eine Richtung, die vielleicht eher kritisch ist, aber das ist sachlich und nicht persönlich. Das wollte ich nur vorweg schicken. Dann ist die Frage auf das, was der Seko vorhin gesagt hatte, was in seiner nächsten womöglichen Amtszeit anstehen würde, nämlich das mit den Medien irgendwie hinzubekommen, was es dort für Strategien gibt oder zumindest für Ansätze, wie man das schaffen kann. Und dann ist der zweite Teil der Frage, die auch in diese Richtung geht, weil es damit auch zusammenhängt, wie wir denn überhaupt in unserer Partei wirklich wieder wahlkampffähig werden, weil wenn man sich die Umfragen anschaut, wir sind in allen Ländern unter 5% und zwar in den meisten nur so bei 1%. Wie man die Partei irgendwie wieder dahin kriegt, dass sie auch wirklich die Leute Spaß haben, was für die Partei zu tun. Und ob man da nicht vielleicht auch mit den bösen, bösen Progressiven sich irgendwie mal wieder einen Handschlag geben muss, wo ja auch irgendwie vor kurzem diese Sache war mit den Juppies und wie man da irgendwie weiter verfährt. Also drei Teile quasi. Der erste Teil die Medienstrategie, der zweite Teil, wie schaffen wir das irgendwie die Leute dazu zu bringen, dass sie wieder Lust haben, in der Partei zu arbeiten und der dritte, wie schaffen wir das, dass wir auch wieder irgendwie eine Meinungspluralität und auch eine ich sag's jetzt mal, Flügelpluralität in dieser Partei haben. Okay, die erste Frage nach den Medien ist ja nicht so einfach zu beantworten. Problem ist, dass die Medien selbst entscheiden, worüber sie berichten und worüber nicht. Da beißt sich bei uns so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Wir haben, wie du tatsächlich richtig formulierst, in den Umfragewerten im Augenblick, außer in Berlin, nur bedingt brauchbare Zahlen. Und das Ergebnis ist halt dann entsprechend auch, dass die Medien uns im Augenblick für nicht besonders relevant halten und demzufolge sich auch weigern, über uns zu schreiben. Das ändert sich, wenn wir es schaffen, spektakuläre Aktionen zu machen, die entsprechende Bilder liefern. Das haben wir in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen. Das ändert sich, wenn wir Dinge richtig machen, die für unsere Kernkompetenzen gehalten werden. Das ist etwas, wo die Medien auch dann mal über uns schreiben, wenn wir wenig spektakulär agieren. Es gab verschiedene Anfragen zu Stellungnahmen und Statements zum Thema digitale Agenda, immer wenn halt was passiert in dem Zusammenhang. Das sollten wir besser nutzen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir eben tatsächlich mehr Bilder bekommen, dass wir mehr. Das ist aber etwas, was die gesamte Partei machen muss. Das ist nichts, was der Buchbau alleine machen kann. Damit kommen wir auch zur zweiten Frage, wie man es tatsächlich schafft, die Mitglieder wieder zu motivieren, etwas zu tun. Im Prinzip ist es wahrscheinlich ein Stück weit dadurch zu schaffen, dass man eben mit gutem Beispiel vorangeht und eben etwas tut. Wir haben mit der Aktion Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung zu sammeln, mal versucht, etwas in die Richtung auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Status ist, das müssen wir erst mal zusammensuchen. Aber es könnte tatsächlich eben auch eine Möglichkeit sein, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass Infostände, um Unterschriften zum Thema zu sammeln, bei den Piraten durchaus funktionieren. Ich kann mich erinnern, als wir Unterschriften gegen die Abgeordnetenbestechung, also zur Ratifizierung des oder beziehungsweise zur Anpassung des 108e gesammelt haben, die Leute eben tatsächlich Infostände gemacht haben, auf die Straße gegangen sind und Unterschriften gesammelt haben. Das könnte eine der Möglichkeiten sein, aber da muss mehr passieren. Das wird so alleine noch nicht reichen. Und die dritte Frage, wie wir in unserer Partei Meinungspluralität wieder zulassen, ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ich habe allen das Angebot gemacht, dass sie mitarbeiten können, dass wir gemeinsam Politik machen wollen. Ich habe natürlich eine kleine Vorstellung davon, welche Themen im Mittelpunkt stehen sollen. Das ist aber nichts, was meine einzelne und alleinige Meinung ist, sondern wie die Umfrage unter allen Mitgliedern gezeigt hat, ist es halt auch ein klares Votum von allen Mitgliedern gewesen, die da die entsprechenden Themenschwerpunkte ähnlich sehen. Aber das heißt ja nicht, dass man eben politisch nicht mitarbeiten kann oder sich nicht einbringen kann. Ganz im Gegenteil. Wir haben alle AGs belassen, wie sie waren. Wir haben nirgends irgendwelche Strukturen abgewürgt oder versucht, Leuten zu erklären, dass sie hier unerwünscht sind, außer sie haben eben sich voll daneben benommen. Wie in ganz, ganz wenigen einzelnen Fällen der Fall. Aber das hat nichts mit politischen Agenda oder politischen Inhalten zu tun, sondern das waren dann einfach persönliche Verfehlungen von Leuten. Also insgesamt, glaube ich, sind wir durchaus offen für gemeinsame politische Arbeit mit all unseren Strömungen in der Partei. Und demzufolge wüsste ich auch nicht, was ich tun könnte, um da anderen Strömungen mehr Gewicht zu geben oder mehr die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Dankeschön. Aber jetzt ist, glaube ich, wirklich der Bau dran. Ja, ich wollte nur mal nachfragen, ob denn die Beauftragungen im direkten Zusammenhang mit Kosten stehen bei diesem Bundesparteitag. Bei der Thematik hatten wir gerade große Wut abgebügelt. Nochmal bitte, kannst du die Frage bitte nochmal stellen? Wir hatten ja eben die Frage nach den Kosten vom Bundesparteitag. Da wurde auch ein Zusammenhang hergestellt zu den Beauftragungen. Da wollte ich nur mal nachhaken, ob das denn bei diesem Bundesparteitag auch so ist, dass sie direkt zusammenhängen, die Kosten mit den Beauftragungen. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben auch bei diesem Bundesparteitag das Problem, dass ein paar Leute halt einfach hinkommen müssen, weil sie Aufgaben übernehmen, von denen wir abhängig sind, dass sie eben tatsächlich auch durchgeführt werden. Zum Beispiel brauchen wir Leute, die die Akkreditierung machen. Und wenn jemand zwingend zum Bundesparteitag kommen muss, um einfach eine Aufgabe zu erledigen, dann ist es schwierig zu sagen, ja, du musst kommen, aber deine Reisekosten können wir nicht erstatten. Deswegen werden wir auch diesmal wieder Reisekosten haben, allerdings eben nur ein Bruchteil dessen, was bei vergangenen Bundesparteitagen da in dem Bereich angefallen ist. Nur wie gesagt, eine genaue Zahl, also Beispielsweise, wie viele Beauftragungen da inzwischen, die kann wahrscheinlich nur Michael aus dem Stress beantworten. Ja, und danke für die Klarstellung. Dankeschön. Janne, bitte. Ja, hallo in die Runde. Ich hätte auch zwei Fragen, und zwar gleich im Anschluss daran, dass der Parteibundesvorsitzende ja eben gerade erzählt hat, was er alles richtig gemacht hat. Meine Frage geht in die Richtung, inwiefern man auch darüber nachdenkt, was man vielleicht falsch gemacht haben könnte, zum Beispiel anhand der Angaben der Mitglieder, die in der letzten Zeit ausgetreten sind. In dem Kontext die Frage zuerst, wie der Bufo dazu steht, bei ausgetretenen Mitgliedern systematisch, das heißt qualitativ und quantitativ, nach den Gründen ihres Austretens zu befragen, um dahingehend auch Rückschlüsse zu ziehen, weil mehrheitsbezogene Konsensstrategien beruhen auf, dass Leute einfach rausgemobbt werden und dann eben halt auch keine Kritik mehr äußern und man sich hinstellen kann, sagen kann, man hat alles richtig gemacht, es gibt ja keine Kritik mehr. Ich finde es sehr wichtig, dass man halt eben auch gerade diese Hinweise berücksichtigt und die in eventuelle Zukunftsstrategien und so weiter mit einbaut, um halt nicht noch mehr Mitglieder zu verlieren. Also es findet im Moment keine systematische Befragung von austretenden Mitgliedern statt. Es teilen uns, ich würde mal sagen, ungefähr ein Viertel der Mitglieder gibt einen Grund an. Und die sind allerdings nicht strukturiert, das heißt, sie sind so nicht, nicht eindeutig auswertbar. Okay. Könnte der Bufo sich vorstellen, solche eigentlich auch wichtigen für die Weiterentwicklung der Piraten wichtigen Informationen in Zukunft zu erheben? Beispielsweise, wenn die Nachricht kommt von einem Mitglied, ich trete aus, dass man ihm dann die Möglichkeit auch gibt, das zu begründen, auch systematisch, halt mit einem Fragebogen, wo sowohl erstmal auch Gründe abgefragt werden, die man im Laufe der Zeit schon als Austrittsgründe identifiziert hat, aber auch dann halt nochmal die individuelle Ursache oder die individuellen Gründe, warum eine Person ausgetreten ist. Und ich finde es wichtig, dass man das systematisch sammelt. Also systematisch wird es wahrscheinlich aus dem Grund nicht funktionieren, weil nicht nur beim Bundesvorstand Austritte eingehen, sondern gleichermaßen auch bei den Landesverbänden und bei den Untergliederungen. Dementsprechend, wenn man das wirklich sinnvoll machen möchte, müsste man das auch entsprechend auf allen Gliederungsebenen machen und dann wäre das ein Punkt, den man auf einem der nächsten Verwaltungstreffen besprechen sollte. Ja, das finde ich eine tolle Initiative. Okay. Sind deine Fragen damit beantwortet? Nein, ich hätte noch eine. Die zweite Frage bezieht sich auf die Praxis bei Mehrheitsentscheiden. Also gerade eher inhärente und auch von der Lösungsqualität unabhängige Mehrheitsentscheide unterlaufen und blockieren zumeist die kognitiven Ressourcen und auch Prozesse, die man für unvoreingenommenes und ganzheitliches Abwägen braucht, also auch für freies und gewissenhaftes Entscheiden. Das passiert zum Beispiel dadurch, dass man durch dieses Entweder-Oder-Denken falsche Dilemmata hervorruft und auch Konformitätsdruck, dass ganzheitliches, integratives Denken gehemmt wird, dass Gruppen polarisiert werden in ihren Einstellungen und Meinungen mit anschließender Unterdrückung der Opposition. Und das Mehrheitsdenken, Entweder-Oder-Denken, fördert auch Monismus, also richtig-falsch-Denken und Null-Toleranz gegenüber Abweichung und auch Führerkult statt Pluralismus, Toleranz und Selbstorganisation. Und es enthält keine Infos zum Gemeinwohl und der Qualität der Vorschläge. Deswegen jetzt meine Frage, wie steht der Bufo zur Praxis machtbezogener Seilschaftenbildung, die wir sowohl in Liquid Feedback vorgefunden haben, als auch aktuell in der Politik, ja, sowohl bei uns als auch bei anderen, stellt sich die Frage, ob man sich da abheben will. Und in dem Kontext, wie steht der Bufo zur Praxis machtbezogener Seilschaftenbildung anhand von Kopfquoren als Ursache von Korruption in der politischen Willensbildung? Kopfquoren, das sind eben die Ergebnisse von Mehrheitsentscheiden, die nicht die Qualität eines Vorschlags angeben, sondern wie viele Leute von einer Idee mit welchen Mitteln auch immer überzeugt wurden. Ja, ich glaube, das ist ein Wesen der Demokratie, dass sich Mehrheiten durch welche Formen des politischen Diskurses auch immer bilden und dass diese Mehrheiten dann eben entscheiden, was passieren soll. Das haben wir das letzte Mal beispielsweise bei der Wahl des Bundestags 2013 gesehen, als die Mehrheit der Wähler am Ende eben dafür gesorgt hat, dass wir eine große Koalition bekommen haben. Und das ist nichts, was wir Piraten jetzt irgendwie charmant finden. Ja, so what, so funktioniert Demokratie halt eben. Ja, da denke ich, wäre es auch wichtig, dass wir über diese aktuellen Definitionen und unsere gewohnheitsmäßigen Definitionen drüber hinwegdenken. Stichwort Think Outside the Box. Ja, je etablierter man als Partei ist, desto weniger hinterfragt man auch diese Mechanismen. Was bei uns halt zunehmend wegfällt aktuell, ist die eine transparente, partizipative Entscheidungsfindung vor, bevor man dann Alternativen beispielsweise mit Mehrheiten dann favorisiert. Und dadurch ergibt sich das Problem, dass in der Mehrheitsbildung keine Informationen über die Lösungsqualität mehr drin steckt. Das heißt, dieser Prozess der Zustimmung ist prozessunabhängig. Das kann sowohl auch auf Konditionierung beruhen, auf Gewohnheit. Die Person muss da nicht Nachdacht haben. Und wenn wir halt diese partizipative Entscheidung sagen, wir haben damit sowas wie eine Entdemokratisierung unserer Partei vorliegen, weil wir vorher eben verstärkt und auch zentral partizipative Entscheidungsfindung genutzt haben, die jetzt wegfällt, sodass wir noch ein größeres Dunkelfeld haben, letztendlich in diesen falschen Dilemmata, die uns dann mit den Mehrheitsentscheiden am Ende vorgelegt werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da umdenken und zurückfinden in die Qualitäten, die wir am Anfang auch ganz stark priorisiert haben. Okay, wenn seitens des BUFOs hierzu keine Statements mehr erwünscht sind, würde ich den Michael begrüßen. Hallo Michael. Michael, bist du online? Gut, er scheint uns noch nicht zu hören, dann stelle ich die Fragen noch zurück, die den BPT betreffen. Jetzt schaue ich gerade mal, am Saalmikrofon haben wir keinen stehen. Dann machen wir weiter mit der Frage in Zeile 30. Wie steht der BUFO zu Hacking-Team? Habt ihr da etwas vor? Lässt sich vom Fragesteller dieses Wort etwas noch ein bisschen konkretisieren? Den Fragesteller bitten, dass er seine Frage in Zeile 30 präzisiert und wir gehen derweil weiter zu der nächsten Frage in Zeile 31. Zerstört die Eurogruppe mit der Austerität, Klammer auf, ist gleich Rezession, Klammer zu, und die EU mit TTIP, CETA, TISA und den Sanktionen gegen die Russische Föderation die Idee vom friedlichen und sozialen Zusammenleben der Menschen auf diesem Kontinent Europa? Ich denke ja. Okay, kurze, klare Antwort. Dann machen wir weiter in Frage 33. Wer da in Lila in Zeile 31 schreibt, hat recht, in der Tat. Es geht da um eine Erklärung, was damit gemeint ist. Zeile 33. Können wir die Krise der AfD für die Piraten nutzen? Nein, glaube ich nicht. Die Krise der AfD sind im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen ist die AfD über etwas gestolpert, was die Piraten in ähnlicher Form auch schon erlebt haben, nämlich, dass in der zweiten Welle nach dem medialen Hype das mediale Zerfleischen kommt. Wir haben das als Partei genau in praktisch der gleichen Form erlebt, wie die AfD jetzt auch. Wir hatten den Zustand, dass ein einziger Tweet von einem etwas exponierten Mitglied dafür ausgereicht hat, um beispielsweise einen Artikel bei Spiegel Online zu produzieren. Es hat genauso wie bei uns damals die Ausmaße angenommen, dass die Journalisten halt so lange bekannte Mitglieder der Partei angerufen haben, bis sie genug Aussagen hatten, um dann eben diese Auseinandersetzung weiter zu befeuern. Das heißt jetzt nicht, dass die Medien diese Auseinandersetzungen produzieren. Das war weder bei uns so, noch ist es bei der AfD so. Das Einzige, was halt jetzt der Unterschied ist, ist vielleicht, dass bei der AfD es tatsächlich dazu geführt hat, dass eine andere Gruppierung innerhalb der Partei jetzt das Ruder übernommen hat und der ja, Mitbegründer Lucke und seine Mitstreiter da offensichtlich das Rennen verloren haben und jetzt halt austreten. die Frage, ob wir das irgendwie nutzen können, wenn das die Frage danach ist, ob wir irgendwie den Mitgliedern, die bei der AfD jetzt austreten, den Eintritt unschmackhaft machen sollen. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist Bullshit. Jemand, der ein überzeugtes Mitglied der AfD war, der kann sich bei den Piraten mit den Inhalten, für die wir wirklich stehen, nicht wirklich wohlfühlen, außer er hat da ein psychisches Problem, das weit über die normale politische Flexibilität im Alltag hinausgeht. Deswegen glaube ich nicht, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, das zu nutzen, was uns irgendwie weiterhelfen würde. Ich habe heute auch in irgendwelchen Tweets gelesen, dass wir auf keinen Fall Mitglieder der AfD aufnehmen dürfen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht wissen, ob Leute, die bei uns einen Mitgliedsantrag abgeben, vorher Mitglieder bei einer anderen Partei waren. Wir haben dazu klare Regeln in der Vergangenheit gefunden. Wir haben uns auch klar von den politischen Forderungen und Inhalten der AfD distanziert. Das heißt, wenn jemand ursprünglich mal in der AfD war und jetzt zu den Piraten kommt, dann dürfte er es schwierig haben, zu sagen, dass er eben tatsächlich unsere Grundsätze mitträgt. Nur, wie gesagt, wir haben im Augenblick keine Möglichkeit und auch keine Handhabe, das tatsächlich für jeden einzelnen Antrag eines neuen Mitglieds zu prüfen. Nur, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sich tatsächlich bei uns willkommen fühlt und politisch zu Hause fühlt. Demzufolge würde ich mal kurz zusammengefasst sagen, nein, ich glaube nicht, dass wir die Krise irgendwie nutzen können. Das Einzige, was uns vielleicht in die Hände spielt, ist, dass die Medien jetzt gerade beweisen, wie die Zyklen der Parteien so funktionieren und dass wir unseren Mitgliedern damit vielleicht auch sagen können und zeigen können, dass es völlig normal ist, nach dem Hype eben von den Medien wieder runtergeschrieben zu werden. Das ist nicht böse, das ist völlig okay, das ist deren Job. So füllen die ihre Kanäle, ihre Blätter. Und unsere Aufgabe ist es einfach, und mit entsprechenden Inhalten und Aktionen dafür zu sorgen, dass es etwas Interessanteres gibt, worüber man berichten kann. Dankeschön. Am Saalmikro haben wir zwei Redner. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wer zuerst dran war, aber CC hat heute noch nicht gesprochen, deswegen bitteschön. Dankeschön. Ich behaupte auch mal, ich war zuerst dran. Ich möchte eigentlich nur dem Michael Ebner für seine Klärung der Situation der letzten UFO-Sprechstunde ausdrücklich dafür danken. Und ich finde es toll, dass diese Situation durch sowas auch gut abgeschlossen werden konnte. Also Respekt für diese Selbstkritik. Dankeschön. Der Michael kann offensichtlich heute nicht sprechen. Ich werde dann nachher, wenn am Mikro keiner steht, auch noch seine Antworten auf die Fragen im Pad vorlesen. Als nächster ist Jan Nee wieder dran, danach der Bauer Jupp. Okay, ich hätte noch eine kleine Ergänzung zu Seko in Bezug auf die Frage, wie man zum Beispiel überhaupt die politische Krise, die Krise der Demokratie oder die Krise der AfD nutzen kann, um als Partei zu wachsen. Das hätte man zum Beispiel tun können, wenn man die Mitgliederbefragung in Bezug auf die Kernthemen richtig durchgeführt hätte. Hätte man dann dazu quasi eine Aufstellung an repräsentativen Kernthemen machen können, anhand dessen dann eine Befragung auf die Seite der Piraten stellen können und wer dann halt zu einem hohen Prozentsatz sozusagen mit uns übereinstimmt, wird direkt weitergeleitet zum Mitgliedsantrag. Dankeschön. Der Baujo, bitte. Ja, jetzt wo der Michael da ist, wollte ich ihn eigentlich nochmal inständig bitten, seine Konsequenzen aus der Sache letzte Woche zu überdenken. Ich finde einfach, diese Nicht-Kandidatur, die Rückzug der Kandidatur ist nicht gerechtfertigt. Es sei denn, da spielen auch andere Gründe eine Rolle, private Gründe, die ich nicht weiß, dann vielleicht schon. Es spricht nichts gegen die Rechtfertigung, die ist wieder in Ordnung, er ist in eine Falle getreten, hätte nicht sein müssen. Kann er gerne auch, oder kannst du gerne auch auf dem Bundesparteitag so nochmal vortragen, aber ich finde es echt fairer, wenn du der Versammlung die Entscheidung darüber überlassen würdest, ob du noch fürs Bundesschiedsgericht geeignet bist oder nicht. Wie gesagt, es sei denn, da spielen noch andere Dinge eine Rolle. Man kann auch Entscheidungen respektieren. Du hast nicht gefragt. Kannst aber auch lassen. Oder? Dankeschön, Barjub. Der Ahoi stellt die nächste Frage oder macht ein Statement. Jo, hallo. Ahoi, bitte. Ich habe ja 4 Satzungsänderungsanträge für den Bundesparteitag gestellt. Gut, wenn Ahoi jetzt keine Frage stellt, dann würde ich zur Frage zurückgehen, die vorhin an Michael gestellt wurde, in Zeile 28. Was kostet Stand der heute kommende BCPT? Wie viele Beauftragungen wurden in dem Zusammenhang vergeben? Der Michael hat geantwortet, kann diese Fragen leider nur schriftlich beantworten. Über die Kosten besteht derzeit keine präzise Übersicht. Es ist nur sichergestellt, dass wir im Etat liegen. Ich schätze, dass wir bei schlussendlich 15.000 bis 20.000 liegen. Bis Freitag kann haben mal wir Anmeldeschluss bezüglich der Ich schätze, die Gesamtzahl der Helfer liegt irgendwo bei 50 bis 60. Ist vielleicht nicht so gut, wenn jemand moderiert. Dann hätten wir diese Frage auch beantwortet und starten jetzt wohl einen zweiten Versuch mit Ahoi. Ja, hörst du mich? Ach so. Ahoi, bist du bereit zu fragen oder ein Statement abzugeben? Ja, ich rede die ganze Zeit. Hast du den vielleicht stumm gestellt? Also alle anderen hören den. Und BIM will mich nicht drin. Nein, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass BIM nur Ahoi nicht hört. Ich habe das Gefühl, BIM hört uns alle nicht mehr. Doch, ich höre euch alle, ganz hervorragend. Und Ahoi nicht. Doch, ich bitte um Entschuldigung. Ich hatte Ahoi lokal stumm gestellt. Ich bitte um vielfach um Entschuldigung. Das war meine Default-Einstellung, aber nein. Entschuldige bitte, Ahoi. Ich hoffe, du hast mich die Frage auslesen lassen. Jetzt, bitteschön. Höre ich jetzt immer noch nichts oder redet jetzt Ahoi? Nein, Ben, jetzt kann ich dich beruhigen. Es war auch bei mir Ahoi nicht zu hören. Okay, gut. Also das war ein Versehen meinerseits. War wirklich lokal stumm gestellt. Ihr kommt bei wenigen Leuten vor. Ist die Frage unterbrochen worden oder nicht gestellt worden? Du hast ihn halt überredet oder beziehungsweise du hast ihn dazwischen geredet. Er wollte wohl fragen, was mit seinen Anträgen ist oder was die Meinung zu seinen Anträgen ist oder was. Also die Frage als solches war nicht zu hören. Sie begann mit, er hat 4 Anträge gestellt und dann hat er irgendwann abgegeben, weil du geredet hast. Oh, tut mir leid. Also ist er heute nicht mehr bei mir lokal stopp gestellt, also wenn es wäre. Dann wird er nach der Gelegenheit, die er bekommt, auch tatsächlich reden können und auch höre ihn. So, am Saalmikrofon haben wir im Moment niemanden, also machen wir weiter. Ja, die Frage ist, ob jemand vom BUFO zu der Frage von Zeile 33 bis 55 etwas sagen möchte. Bim, würdest du bitte die Antwort von Michael nochmal wiederholen, weil dadurch, dass Ahoi gleichzeitig teilweise gesprochen hat, hat man echt nicht mehr viel verstanden. Okay, mache ich gerne. Also es ging um die Frage an Michael, was Stand heute der kommende BPT kostet und wie viele Beauftragungen in diesem Zusammenhang vergeben worden sind. Die schriftliche Antwort von Michael in Zeile 30 und 31 des Pads lautet, über die Kosten besteht derzeit keine präzise Übersicht, nur sichergestellt, dass wir im Etat liegen. Ich schätze, dass wir bei schlussendlich 15 bis 20.000 liegen. Bis Freitag haben wir Anmeldeschluss bezüglich der Teams. Ich schätze, die Gesamtzahl der Helfer liegt irgendwo bei 50 bis 60. So, ich denke, jetzt kam es gut an, oder? Einmal frei. Sehr schön. Nachdem wir niemanden am Saalmikrofon haben, ich habe jetzt auch mal alles gecheckt, es ist sonst wirklich niemand mehr stumm geschaltet. Dieser Fehler passiert mir nicht nochmal. Machen wir weiter die Frage ist, möchte jemand von den BUFOs was zur Frage in Zeile 33 bis 55 sagen? In Zeile 36 ist eine Zusammenfassung, sagt der Fragesteller. Ja, das ist bekannt. Ich weiß nicht, haben wir was dazu gemacht? Gab es von uns während meiner Abwesenheit dazu irgendwie eine Stellungnahme? Haben wir was dazu geschrieben? Meines Wissens nicht. Okay. Okay, dann schaue ich jetzt nochmal kurz, ob jemand... Ja. Am Saalmikro steht jetzt Ahoi und bitteschön, Ahoi. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich dich gerade nicht gehört habe. Offensichtlich hat mich da auch gerade jemand rausgekickt, aber macht ja nichts. Probieren wir es halt nochmal. Ich habe 4 Satzungsänderungsanträge für den Bundesparteitag gestellt, die alle als ungültig deklariert wurden. Dies natürlich zu Unrecht. Jetzt habe ich mich an den Joffrey gewandt, der dieser Zeremonienmeister da ist. Und er ist aber offensichtlich mit den Formalien überfordert, kann damit nichts anfangen. An wen muss ich mich da jetzt wenden? Inwiefern ist dann sprachlos oder? Inwiefern ist Joffrey mit den Fragen oder den Regularien überfordert? Naja, wenn er gültige Anträge als ungültig deklariert, dann ist er offensichtlich überfordert. Und deshalb will ich jetzt wissen, an wen ich mich dann wenden soll. Mit welcher Begründung wurden die als unbefugt? Angeblich verspätet die Einreichung, stimmt aber nicht. Im Wiki jeder nachlesen. Weiß da sonst jemand was dazu? Besteht eigentlich die Antragskommission tatsächlich nur aus dem Geoffrey? Das war früher, glaube ich, mal anders. Ja, früher hat es Geoffrey gemacht. Gut, meine Frage ist, euer Bundesparteitag, kümmert sich da jemand drum oder wie soll es weitergehen? Ich werde mir das mal anschauen. Sehr gut. Kriege ich da Nachricht? Allzu viel Zeit ist er noch. Ja, ich schaue mir das an und gebe. Vielen Dank. Der Geoffrey hat eine Frage oder ein Statement. Keine Frage, ein Statement. Ich wollte lediglich kurz auf etwas hinweisen. Ich werde zu den Aussagen von Ahoy nichts sagen, weil Datenschutz und weil ich meinen Job ernst nehme. Ich möchte aber kurz auch in der Aufzeichnung mal darauf hingewiesen haben, dass ich mich ungern öffentlich beleidigen lasse. Und nun, bevor sich irgendjemand jetzt eine voreilige Meinung bildet, sollte man sich möglicherweise kurz die Richtung dieser Unterstellungen hier kurz anschauen und ob ich dazu etwas öffentlich sagen darf und werde, das werde ich erst intern abklären müssen. So viel von mir nur dazu für die Aufzeichnung. Okay, Dankeschön, Geoffrey. Soweit es Datenschutzbelange nicht betrifft, kann ich aus eigener Wahrnehmung sagen, dass Geoffrey in diesem Zusammenhang auf mich keinesfalls einen überforderten Eindruck macht. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Antragskommission mit den Juristen vom Dienst zusammenarbeitet. So, jetzt haben wir einen weiteren... Sekunde, du wolltest was sagen, ja? Ja, ganz gut. Geoffrey, hättest du nachher irgendwie nochmal 2 Minuten Zeit? Ich würde gerne wissen, um was es geht. Klar, kein Problem. Ruf mich einfach um nur an. Die 2 Minuten nehme ich mir jederzeit. Alles klar. Okay, prima, dann machen wir das so. Danke dir. Gut. Heu, hast du eine weitere Frage? Ja, aber nicht jetzt da. Später mal. Okay. Tschüss. Dann machen wir weiter in Zeile 58. Hat die CSU mit der jetzigen AfD eine neue Schwesterpartei und die FDP mit der eventuellen neuen Lucke-Partei auch? Moment, Entschuldigung. Ich wiederhole nochmal. Hat die CSU mit der jetzigen AfD eine neue Schwesterpartei und die FDP mit der eventuellen neuen Lucke-Partei auch? Nur für mich zum Verständnis, eine Schwesterpartei ist eigentlich eine Partei, mit der man eine strategische Zusammenarbeit führt, so wie die CSU üblicherweise als Schwesterpartei der CDU genannt wird. Und unter dem Gesichtspunkt oder unter der Betrachtung halte ich es für ziemlich weit hergeholt, weil das würde ja bedeuten, dass die AfD und die CSU da in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit vereinbaren müssten. Genauso wie die FDP mit Wachturm 2015 oder wie die neue Lücke Twitch heißt. Aber dass tatsächlich da politische Überschneidungen gibt, ob der Forderungen aus den letzten Wahlkämpfen, was AfD und CSU betrifft, das lässt sich jetzt leider nicht leugnen. Die streiten da schon sehr um das gleiche Klientel. Mitunter ziemlich weit rechts, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie überraschend ist. Die einzige Frage ist eigentlich nur, schafft es die AfD da nennenswert dauerhaft politisches Gewicht zu werden oder verschwinden sie wieder in der Bedeutungslosigkeit? Das ist etwas, was wir sehen werden, wenn die Zeit dann eben da bereit ist. Okay, Dankeschön, Sekor. Als nächster ist der Huvuzi dran. Kurze Frage. Also warum müssen wir uns eigentlich ständig mit solchen Truppen wie dieser komischen AfD kümmern? Sagen wir zum einen nicht Besseres zu tun oder vor allen Dingen Wichtigeres zu tun und zum anderen, warum werden solche Fragen nicht einfach als, ich sage jetzt mal so ganz salopp, Trollen bezeichnet und drüber weggegangen? Wir müssen uns wirklich nicht drum kümmern. Wir müssen uns weder vergleichen noch sonst irgendwas. Wir sollten unsere Arbeit tun, fertig. Das tun wir. Aber wenn tatsächlich ein Mitglied wissen möchte, was wir dazu sagen oder welche Haltung wir zu dem Punkt haben, dann kann man die Frage ja trotzdem kurz beantworten. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, jede Stunde, die man sich irgendwie mit der AfD beschäftigt, ist eine verschwendete Stunde Lebenszeit. Danke. Dankeschön. Ahoy hat nochmal eine Wortmeldung. Ja, wenn der Geoffrey da ist, dann können wir das doch gleich klären. Ahoy, es sei mir gestattet, darauf hinzuweisen, dass es sich um eine BUFO-Sprechstunde handelt, Probleme zu klären, die die Antragskommission betreffen, gehört nicht hierher. Naja, es ist der Bundesparteitag, der betroffen ist, und wenn er schon da ist, es geht dann auch in keinster Weise um datenschutzrechtliche Sachen. Du gestattest mir, dass ich darüber die Entscheidung treffe, und diese Diskussion führen wir jetzt nicht, sondern machen weiter in Zeile 59 des Pads. Warum verwendet der BUFO die Arbeit von Martin Delius in Sachen BER für seine Öffentlichkeitsarbeit etc.? Das ist eine sehr interessante Frage. Wie könnte sich das darstellen? Also ich meine, dass Delius sich für um das Thema Berliner Flughafen kümmert und dort den Job des Sprechers für diesen Ausschuss macht oder des Vorsitzenden für diesen Ausschuss macht, das ist cool, und das ist auch tatsächlich was in Berlin dafür sorgt, dass er damit ab und an in den Medien vorkommt. Allerdings fehlt mir im Augenblick so die Fantasie, wie wir das als Partei weitergehend nutzen können. Wenn da jemand einen kreativen Vorschlag hat, immer her. Im Augenblick sieht das nicht danach aus, als wäre es ohne weiteres möglich. Ja, das, was Delius da an Aufarbeitung in Berlin macht, könnte man analog anwenden auf Stuttgart 21, auf die Elbphilharmonie, auf den Flughafen haben wir noch. Es gibt da noch so ein Projekt, was irgendwie Vorlinie fährt. In Dresden haben wir, glaube ich, auch nochmal irgendwas. Ein bisschen kleiner dimensioniert ist aber auch nicht so toll. Ist. Also wir haben solche Projekte, an denen der Staat mit großem Anteil liegt, ist an allen Ecken und Enden dieser Republik, und sie alle laufen gegen die Wand. Und das ist entweder oder es hat irgendein System, was vielleicht für die Piratenpartei insgesamt ganz gut wäre. Sie hat so unglaublich recht. Also man sollte das wirklich einbinden. Das ist ein Kernthema. Und ich frage mich wirklich, warum das nicht so passiert. Weil, Dankeschön. Weil du nichts machst. Weil er es nicht will. Also die vergessen wir das. Die Zusammenarbeit mit manchen Leuten in dieser Partei ist schwierig. Und im Augenblick haben wir halt den Zustand, dass wir das gerne tun würden. Das ist kein Thema. Wir haben mit vielen Mitgliedern aus unseren Landtagsfraktionen ein gutes Verhältnis. Wir nutzen deren Reichweite für die Partei, und zwar in beiderseitigen Einvernehmen und als klaren Gewinn für die Partei. Das setzt aber eben auch tatsächlich voraus, dass die Leute das wollen. Wenn das nicht passiert, dann liegt es definitiv nicht am Bundesvorstand, der sich da irgendwie dagegen sträuben würde. Bist du sicher, dass es nicht am BUFO liegt? Also jetzt ganz ketzerisch gefragt, also der Martin Delius will diesen Ruhm für sich allein in Berlin für eine ganz kleine Gruppe haben, oder wie ist das? Also ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, dass ihr da manchmal auf die Berliner nicht genug zugeht. Und wenn du jetzt sagst, wir gehen genug auf die zu und die sind irgendwie alle verstockt. Nein, ich sage nicht alle. Stopp, Kira. Ich sage explizit nicht alle. Es ist kein BUFO gegen Berlin oder sonst irgendein ein Konfliktgraben, sondern es ist einfach nur, dass manche Leute halt einfach nicht mit dem Bundesvorstand zusammenarbeiten wollen oder nicht mit der derzeitigen Mehrheit der Partei sich identifizieren oder was auch immer. Ja, aber der BUFO ist nicht unbedingt die Mehrheit der Partei. Dankeschön. Ich glaube, hier sind die Positionen hinreichend klar geworden. Wir haben 22:02. Oder Seekorb wollen noch eine ganz kurze Antwort geben auf die Frage von Kira, oder ist das Thema damit doch? Ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir beispielsweise am 1. August ein Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden, den Fraktionsgeschäftsführern, dem Landesvorsitzenden der vier LVs, die eben Landtagsfraktionen haben, durchführen, und dass da selbstverständlich Berlin genauso mit eingeladen ist, an diesem Treffen teilzunehmen, um eben zu besprechen, wie wir das Gewicht, das eine Landtagsfraktion mit sich bringt, tatsächlich für die gesamte Partei nutzen können. Und es ist mir explizit ein dringendes Bedürfnis darauf hinzuweisen, dass Berlin da an keiner Stelle irgendwie ausgegrenzt oder zurückgesetzt wird. Ganz im Gegenteil, uns im Bundesvorstand ist ganz klar bewusst, wie wichtig die Berlin-Wahl für die Zukunft unserer gesamten Partei ist. Und ich würde mich schon freuen, wenn auch tatsächlich wahrgenommen wird, dass wir entsprechend agieren. Dass es kein Berlin-Bashing gibt, dass es kein, ja, die sind aber doof in irgendeiner Form gibt, sondern dass wir tatsächlich uns intensiv darum kümmern und bemühen, dass wir eine Partei sind und gemeinsam agieren, eben auch im Berlin-Wahlkampf. Dankeschön, Sekor. Wir haben jetzt 22.03 Uhr. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort für diese Woche. Damit beende ich die heutige Bufo-Sprechstunde. Wir treffen uns wieder hier in Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.